Hunderte Flüchtlinge haben heute in Budapest Züge in Richtung Österreich und Deutschland bestiegen. Die Polizei hat sie nach Augenzeugenberichten daran nicht mehr gehindert, so wie bisher. In Hegyesholom an der Grenze zu Österreich wurde der erste Zug zunächst gestoppt, später auch ein zweiter. Einer der Züge durfte mittlerweile weiterfahren, mit Flüchtlingen an Bord, teilte die Polizei mit. Nach Angaben der Hilfsorganisation Migration Aid lagern noch immer etwa 2000 Menschen in den Transitzonen der Budapester Bahnhöfe und ständig kommen neue hinzu. Am Samstag hatte die ungarische Regierung zwar den Stacheldrahtzaun an der Grenze zu Serbien fertiggestellt, trotzdem kamen nach Polizeiangaben wieder etwa 6000 Flüchtlinge über die Grenze nach Ungarn, die meisten über die Bahngleise auf der Strecke Szeged-Subotica. Ein Gerücht hatte heute die Runde gemacht, danach habe die Bundesregierung in Berlin syrische Flüchtlinge aus Ungarn mit Sonderzügen holen wollen. Die Bundesregierung dementierte das. Die Regierung in Budapest kritisierte Berlin, es gebe juristische Unklarheiten, da Berlin angekündigt habe, einen weicheren Kurs gegenüber syrischen Flüchtlingen zu fahren. Kanzlerin Merkel stellte daraufhin klar, es habe ein Missverständnis mit Ungarn gegeben, es gelte weiter Dublin III. Danach muss Asyl dort beantragt werden, wo ein Flüchtling erstmals EU-Boden betritt.